Und der Herr redete mit Mose und sprach: Das ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er soll gereinigt werden. Er soll zum Priester kommen, und der Priester soll aus dem Lager gehen und besehen, wie das Mal des Aussatzes am Aussätzigen heil geworden ist. Und soll gebieten dem, der zu reinigen ist, dass er zwei lebendige Vögel nehme, die da rein sind, und Zedernholz und rosinfarbene Wolle und Ysop. Und soll gebieten, den einen Vogel zu schlachten in einem irdenen Gefäß am fließenden Wasser. Und soll den lebendigen Vogel nehmen mit dem Zedernholz, rosinenfarbener Wolle und Ysop und in des geschlachteten Vogels Blut tunken am fließenden Wasser und besprengen den, der von Aussatz zu reinigen ist, siebenmal und reinige ihn also und lasse den lebendigen Vogel ins freie Feld fliegen. Der Gereinigte aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abscheren und sich mit Wasser baden, so ist er rein. Danach gehe er ins Lager, doch soll er außer seiner Hütte 7 Tage bleiben. Und am 7. Tage soll er alle seine Haare abscheren, auf dem Haupt, am Barte, an den Augenbrauen, dass alle Haare abgeschoren seien, und soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden, so ist er rein. Und am 8. Tage soll er 2 Lämmer nehmen ohne Wandel, und 1-jähriges Schaf ohne Wandel und 3/10 Semmelmehl zum Speiseopfer mit Öl gemenget und 1 Lock Öl. Da soll der Priester denselben Gereinigten und diese Dinge stellen vor den Herrn, vor der Tür der Hütte des Stifts, und soll das eine Lamm nehmen und zum Schuldopfer opfern mit 1 Lock Öl und soll solches vor dem Herrn weben. Und danach das Lamm schlachten, da man das Sündopfer und Brandopfer schlachtet, nämlich an heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, also ist auch das Schuldopfer des Priesters, denn es ist das Allerheiligste. Und der Priester soll des Bluts nehmen vom Schuldopfer und dem Gereinigten auf den Knörpel des rechten Ohrs tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf den großen Zeh seines rechten Fußes. Danach soll er des Öls aus dem Lock nehmen und in seine des Priesters linke Hand gießen und mit seinem rechten Finger in das Öl tunken, das in seiner linken Hand ist, und sprengen mit seinem Finger das Öl 7-mal vor dem Herrn. Das übrige Öl aber in seiner Hand soll er dem Gereinigten auf den Knörpel des rechten Ohrs tun und auf den rechten Daumen und auf den großen Zeh seines rechten Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers. Das übrige Öl aber in seiner Hand soll er auf des gereinigten Haupt tun und ihn versöhnen vor dem Herrn und soll das Sündopfer machen und den gereinigten versöhnen seiner Unreinigkeit halben und soll danach das Brandopfer schlachten. Und soll es auf dem Altar opfern samt dem Speiseopfer und ihn versöhnen, so ist er rein. Ist er aber arm und erwirbet mit seiner Hand nicht so viel, so nehme er ein Lamm zum Schuldopfer zu weben, ihn zu versöhnen, und 1/10 Semmelmehl mit Öl gemenget zum Speiseopfer und 1 Lock Öl. Und 2 Toteltauben oder 2 junge Tauben, die er mit seiner Hand erwerben kann, das eine sei ein Sündopfer, die andere ein Brandopfer, und bringe sie am 8. Tage seiner Reinigung zum Priester vor der Tür der Hütte des Stifts, vor dem Herrn. Da soll der Priester das Lamm zum Schuldopfer nehmen und das Lock Öl und soll es alles weben vor dem Herrn und das Lamm des Schuldopfers schlachten und des Blutes neben von demselben Schuldopfer und dem Gereinigten tun auf den Knörpel seines rechten Ohrs und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf den großen Zeh seines rechten Fußes. Und des Öls in seine des Priesters linke Hand gießen und mit seinem rechten Finger das Öl, das in seiner linken Hand ist, 7-mal sprengen vor dem Herrn. Des Übrigen aber in seiner Hand soll er dem Gereinigten auf den Knörpel seines rechten Ohrs und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf den großen Zeh seines rechten Fußes tun, oben auf das Blut des Schuldopfers. Das übrige Öl aber in seiner Hand soll er dem Gereinigten auf das Haupt tun, ihn zu versöhnen vor dem Herrn. Und danach aus der einen Toteltaube oder jungen Taube wie seine Hand hat mögen erwerben ein Sündopfer, aus der anderen ein Brandopfer machen, samt dem Speiseopfer. Und soll der Priester den Gereinigten also versöhnen vor dem Herrn? Das sei das Gesetz für den Aussätzigen, der mit seiner Hand nicht erwerben kann, was zu seiner Reinigung gehöret. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wenn ihr ins Land Kanaan kommt, das ich euch zur Besitzung gebe, und werde irgend in einem Hause eurer Besitzung ein Aussatzmahl geben, so soll der kommen, des das Haus ist, dem Priester ansagen und sprechen: Es siehet mich an, als sei ein Aussatzmahl an meinem Hause. Da soll der Priester heißen, dass sie das Haus ausräumen, ehe denn der Priester hineingehet, das Mahl zu besehen, auf das nicht unrein werde alles, was im Hause ist. Danach soll der Priester hineingehen, das Haus zu besehen. Wenn er nun das Mahl besieht und findet, dass an der Wand des Hauses gelbe oder rötliche Grüblein sind und ihr Ansehen tiefer denn sonst die Wand ist, so soll er zum Hause der Tür herausgehen und das Haus 7 Tage verschließen. Und wenn er am 7. Tage wiederkommt und sieht, dass das Mahl weiter gefressen hat an des Hauses Wand, so soll er die Steine heißen ausbrechen, darin das Mahl ist, und hinaus vor die Stadt an einen unreinen Ort werfen. Und das Haus soll man inwendig ringsherum schaben und soll den abgeschabten Leim hinaus vor die Stadt an einen unreinen Ort schütten. Und andere Steine nehmen und an jener Stadt tun und anderen Leim nehmen und das Haus bewerfen. Wenn dann das Mahl wiederkommt und ausbricht am Hause, nachdem man die Steine ausgerissen und das Haus anders beworfen hat, so soll der Priester hineingehen. Und wenn er sieht, dass das Mahl weiter gefressen hat am Hause, so ist es gewiss ein fressender Aussatz am Hause und ist unrein. Darum soll man das Haus abbrechen, Steine und Holz und allen Leim am Hause, und soll es hinausführen vor die Stadt, an einen unreinen Ort. Und wer in das Haus gehet, solange es verschlossen ist, der ist unrein bis an den Abend. Und wer darinnen liegt oder darin isset, der soll seine Kleider waschen. Wo aber der Priester, wenn er hineingehet, sieht, dass dies Mahl nicht weiter am Hause gefressen hat, nachdem das Haus beworfen ist, so soll er es reinsprechen, denn das Mahl ist heil geworden. Und soll zum Sündopfer für das Haus nehmen 2 Vögel, Zedernholz und rosinenfarbene Wolle und Ysop, und den einen Vogel schlachten in einem irdenen Gefäß, an einem fließenden Wasser. Und soll nehmen das Zedernholz, die rosinenfarbene Wolle, den Ysop und den lebendigen Vogel und in des geschlachteten Vogels Blut tunken an dem fließenden Wasser und das Haus 7-mal besprengen. Und soll also das Haus entsündigen mit dem Blut des Vogels und mit fließendem Wasser, mit dem lebendigen Vogel, mit dem Zedernholz, mit Ysop und mit rosinenfarbener Wolle. Und soll den lebendigen Vogel lassen hinaus vor die Stadt ins freie Feld fliegen und das Haus versöhnen, so ist es rein. Das ist das Gesetz über allerlei Mal des Aussatzes und Grindes, über den Aussatz der Kleider und der Häuser, über die Beulen, Krätze und Eiterweiß, auf dass man wisse, wenn etwas unrein oder rein ist, das ist das Gesetz vom Aussatz. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Redet mit den Kindern Israels und spreche zu ihnen. Wenn ein Mann an seinem Fleisch einen Fluss hat, derselbe ist unrein. Dann aber ist er unrein an diesem Fluss, wenn sein Fleisch vom Fluss eitert oder verstopft ist. Alles Lager, worauf er lieget, und alles, darauf er sitzet, wird unrein werden. Und wer sein Lager anrühret, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Und wer sich setzt, da er gesessen ist, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Wer sein Fleisch anrühret, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Wenn er seinen Speichel wirft auf den, der rein ist, Der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Und der Sattel, darauf er reitet, wird unrein werden. Und wer anrühret irgendetwas, das er unter sich gehabt hat, der wird unrein sein bis auf den Abend. Und wer solches trägt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Und welchen er anrühret, ehe er die Hände wäschet, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Wenn er ein irdenes Gefäß anrühret, das soll man zerbrechen, aber das hölzerne Gefäß soll man mit Wasser spülen. Und wenn er rein wird von seinem Fluss, so soll er 7 Tage zählen, nachdem er rein geworden ist, und seine Kleider waschen und sein Fleisch mit fließendem Wasser baden, so ist er rein. Und am 8. Tage soll er 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen und vor dem Herrn bringen vor der Tür der Hütte des Stifts und dem Priester geben. Und der Priester soll aus einer ein Sündopfer, aus der anderen ein Brandopfer machen und ihn versöhnen vor dem Herrn seines Flusses halben. Wenn einem Manne im Schlaf der Same entgehet, der soll sein ganzes Fleisch mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Und alles Kleid und alles Fell, das mit solchen Samen befleckt ist, soll er waschen mit Wasser und unrein sein bis auf den Abend. Ein Weib, bei welchem ein solcher lieget, die soll sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Wenn ein Weib ihres Leibes Blutfluss hat, die soll 7 Tage beiseite getan werden. Wer sie anrühret, der wird unrein sein bis auf den Abend. Und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat, wird unrein sein, und worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und wer ihr Lager anrühret, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Und wer anrühret irgendwas, darauf sie gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Und wer etwas anrühret, das auf ihrem Lager oder wo sie gesessen, gelegen oder gestanden, soll unrein sein bis auf den Abend. Und wenn ein Mann bei ihr lieget und es kommt sie ihre Zeit an bei ihm, der wird 7 Tage unrein sein und das Lager, darauf er gelegen ist, wird unrein sein. Wenn aber ein Weib ihren Blutfluss eine lange Zeit hat, nicht allein zur gewöhnlichen Zeit, sondern auch über die gewöhnliche Zeit, so wird sie unrein sein, solange sie fließt. Wie zur Zeit ihrer Absonderung, so soll sie auch hier unrein sein. Alles Lager, darauf sie liegt, die ganze Zeit ihres Flusses soll sein, wie das Lager ihrer Absonderung. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein, gleich der Unreinigkeit ihrer Absonderung. Wer deren etwas anrühret, der wird unrein sein und soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Wird sie aber rein von ihrem Fluss, so soll sie 7 Tage zählen, danach soll sie rein sein. Und am 8. Tage soll sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen und zum Priester bringen vor die Tür der Hütte des Stifts. Und der Priester soll aus einer machen ein Sündopfer, aus der anderen ein Brandopfer, und sie versöhnen vor dem Herrn über dem Fluss ihrer Unreinigkeit. So sollt ihr die Kinder Israels warnen vor ihrer Unreinigkeit, dass sie nicht sterben in ihrer Unreinigkeit, wenn sie meine Wohnung verunreinigen, die unter euch ist. Das ist das Gesetz über den, der einen Fluss hat und dem der Same im Schlaf entgehet, dass er unrein davon wird, und über die, die ihren Blutfluss hat. Und wer einen Fluss hat, es sei Mann oder Weib, und wenn ein Mann bei einer Unreinen liegt.